bisher bei der Jagd. Leute, echt. Wir sollten ein Ziel haben. Die Fraktion war mal der Leuchtturm der Partei. Ich kandidiere Ende November auf unserem Parteitag in Braunschweig für ein Amt im Bundesvorstand. War das jetzt eine Drohung? Herzlichen Glückwunsch an Herrn Müller. Er hat es in die Tagesthemen damit gebracht. Starker Beitrag, danke. Jeder tut, was er kann. Wir haben in nichts Strategie. Noch nicht mal die Selbstzerstörung läuft koordiniert. Und der Chaosladen will Deutschland retten? Wir haben fast gewonnen! Wir haben fast gewonnen! Und wir gehen dann raus und holen uns heute, hier und jetzt unser Haus zurück! Es ist ein Sommertag 2020. Mehrere hundert Demonstrierende versammeln sich auf den Treppen vor den Säulen des Bundestags. Und nur eine Handvoll Polizisten ist da, um den Reichstag zu schützen. Eine Gruppe Menschen mit schwarz-weiß-roten Reichsfahnen rennt Richtung Eingang. Sie wollen das Gebäude stürmen. Und das ist keine Körperverletzung, oder was? Geh weg da! Ein Demonstrant lädt das Video auf YouTube hoch. Treffpunkt AfD zur Hauptdemo. Auch Abgeordnete der AfD zieht es an diesem Tag auf die Straße. Drei volle Busse aus Sachsen-Anhalt. Schon am Morgen besprechen sie sich in ihrer Chatgruppe. 50 Meter nach Westen, linke Seite von Siegessäule aus gesehen, ist AfD-LKW. Bei Schlusskundgebung bitte dort sammeln. Sie engagieren sich mit vollem Einsatz gegen die Corona-Politik der Regierung. Und dies noch in der Sommerpause. Der Mainstream spricht von 18.000 bis 20.000 Teilnehmern, bei faktisch 300.000. Man kann nicht mal mehr von Lüge sprechen. Es ist eine Abdankung des Mainstream-Journalismus. Wir müssen es mal wieder selbst machen. 18.000 Teilnehmer bei der ersten Demonstration. Die Polizei spricht insgesamt von 38.000 Demonstrierenden. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, es ist der 29. August 2020. Wir stehen vor dem Brandenburger Tor. Das ist Peter Böhringer, Abgeordneter der AfD, auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Von hier muss der Auftakt ausgehen, diesen Wahnsinn zu beenden. Und wir versuchen, ein Stück weit dazu beizutragen. Wir berichten im Rest des Tages noch öfter. Alles Gute, Herr Peter Böhringer. Böhringer präsentiert sich als Chronist des Protests. Na, was er nicht sagt, ist, die AfD sitzt ja längst in genau dem Gebäude drin, in das ein Teil der Demonstrierenden jetzt rein will. Anstatt die Forderungen der Straße ins Parlament zu tragen, wie Gauland es am Wahlabend angedroht hatte, geht die AfD an diesem Tag genau den umgekehrten Weg. Raus aus dem Parlament. Zurück auf die Straße. Das ist Die Jagd, ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Ich bin Katja Riedl und gemeinsam mit Christian Basel und Sebastian Pittelkow haben wir die geheime Chatgruppe der AfD im Bundestag ausgewertet. 4 Jahre, über 40.000 Chats. Was denkt die AfD, wenn sie glaubt, dass ihr keiner zuhört? Wo will sie mit sich selbst und mit Deutschland hin? Und wie steuert die zutiefst zerstrittene AfD-Fraktion durch die größte Krise seit der Nachkriegszeit? Das ist Folge 4, Straßenkampf. Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Anlass ist dafür die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan. Ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Das glauben zumindest chinesische Wissenschaftler. Januar 2020. Ab jetzt hört man für viele Monate nur noch der Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Es folgen Einschränkungen, wie es sie in Deutschland noch nie gab. Staatliche Eingriffe in Grundrechte, in die Gestaltung des Zusammenlebens und in die Betriebe und Unternehmen. Leute, ihr unterschätzt das. Das treibt die arbeitende Bevölkerung um. Hinsichtlich der Themenauswahl sollte man sich daran orientieren, was den Wähler interessiert. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das Land steht quasi still. Lockdown. Und der Bundestag fährt auch kräftig runter. Viele sollen ins Homeoffice und die AfD überlegt, was sie jetzt macht. Ihre bisherigen Strategien im Parlament: stören, draufhauen, quälen. Das funktioniert ja auf einmal nicht mehr ohne den parlamentarischen Betrieb. Ja, aber was dann? Wenn wir überall helfen, gibt es keinen Crash. gibt es keinen Crash, gibt es keine Einsicht, gibt es keine Demut, gibt es keine Chance auf Rückkehr zur Bodenhaftung in diesem popanzig immerwährenden reichen Land. Man kann das auch anders sehen. Je mehr die Merkel-Regierung an die Bevölkerung für ihre Versäumnisse der letzten 12 Jahre und katastrophalen Fehlentscheidungen im Zuge der unweigerlich kommenden Krisen zahlen muss, je schneller ist over und wir können vielleicht teilhaben am Aufbau eines neuen, gesunden Wirtschaftssystems. Und stehen außerdem nicht als hartherzig gegenüber der dann sicher leidenden Bevölkerung da. Die Quasselgruppe, wie die AfD-Fraktion ihre interne Chatgruppe liebevoll nennt, wird so sehr wie nie zuvor zum virtuellen Fraktionszimmer. Immer öfter macht es jetzt auf den Handys der Abgeordneten. Ja genau, jetzt wird die Gruppe so richtig aktiv. Hier ist wieder Christian, unser Datenjournalist. Wenn man mal drauf guckt, wie viele Absender so an einem Tag in die Chatgruppe tippen und guckt, wie viele Nachrichten sie dann an so einem Tag wegschicken. Ja, also wie viele Abgeordnete da jetzt schreiben und wie viel sie so schreiben. Genau, dann kommt jetzt so ein richtiger Peak auf uns zu. Zu Jahresbeginn 2020, da sind es immer so rund 12, 13 Leute, die sich im Chat beteiligen und dann so 25, 30 Nachrichten am Tag schreiben. Und dann kommt Corona und Homeoffice und sie treffen sich nicht mehr in Berlin. Und dann wird in der Chatgruppe so richtig laut. In der letzten Märzwoche 2020, da tippen 3-mal mehr, also rund 30 Abgeordnete, jeden Tag rund 150 Nachrichten. Bisher hatten sie nie über 100 Nachrichten am Tag geschrieben. Ist ja auch irgendwie klar, ne? Denn die AfD-Fraktion sieht sich nur noch virtuell und sie ringt in der Chatgruppe genau in diesen Wochen heftig um eine Strategie, wie sie mit dem Coronavirus überhaupt politisch umgehen will. Ja, die Nachrichtenfrequenz, die bleibt dann echt auch ein paar Wochen lang relativ hoch. Also man sieht so richtig, wie sie da Redebedarf haben. Verschiedene Strömungen der Partei, die wollen halt alle was komplett anderes. Und deshalb schreiben jetzt auch wochenlang auch so viele verschiedene mit und nicht nur die üblichen Verdächtigen. Ja, wobei aber auch die jetzt besonders zeigen, wie sie wirklich ticken. Wenn das stimmt, wäre Corona die genialste Wirtschaftsoperation der Geschichte. Hans-Jörg Müller ist wie gewohnt unterwegs. Er wittert hinter dem Virus eine Verschwörungserzählung. Die rund um den Great Reset. Der Begriff geht auf eine Initiative des Weltwirtschaftsforums zurück, in der Vorschläge für eine nachhaltigere und gerechtere Weltwirtschaft nach der Pandemie gemacht werden. In Querdenkerkreisen wird daraus schnell: Eine globale Finanzelite plane eine neue Weltwirtschaftsordnung und instrumentalisiere dafür Corona. Wir sollten uns hier zurückhalten. Die Schließungen aller Firmen und nicht zwingend notwendiger Geschäfte wird in den nächsten Monaten oder Wochen erfolgen, da die Leute immer verrückter werden. Das wird dann wieder nach einigen Wochen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen. Ob mit oder ohne AfD-Postings. Warnt der Arbeits- und Sozialpolitiker Uwe Witt. Joanna Kota, die digitalpolitische Sprecherin der AfD, die wundert sich nur. Wir waren mal eine freiheitliche Partei. Im Moment sehe ich uns nur nach mehr Staat und Kontrolle rufen. Denn die AfD-Fraktion steht im Frühjahr 2020 vor einer politischen Richtungsentscheidung. Ist die Partei jetzt dafür, Staatsgelder für die Wirtschaft freizugeben? Ja, oder nicht? Oder anders gesagt, will die AfD der Regierung in der Krise jetzt helfen oder weiter Fundamentalopposition im Bundestag sein? Wie will die AfD mit der Corona-Krise umgehen? Schon jetzt sage ich euch, dass es eine Wahl zwischen Pest und Cholera sein wird. Eventuell werden wir gemeinsam zum Ergebnis kommen, dass wir als AfD, als nationale Partei in einer nationalen Notlage der Regierung bedingungslos folgen müssen. Trotzdem sehe ich es als unsere Pflicht an, alles abzuwägen, was wir eigentlich beschließen. Zum Teil mit irreversiblen Folgen. Was aber auch für ein Nichtstun gilt. Denn auf Peter Böhringers Schreibtisch landen die ersten riesigen Gesetzespakete. Ende März, mitten im ersten Lockdown, sollen Milliarden die Wirtschaft retten. Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses gehen alle Rettungspakete durch seine Hände, bevor die Abgeordneten darüber abstimmen. Und weil Peter Böhringer dadurch eine Schlüsselposition im Parlament hat, ja, da steckt auch sein Ansehen in der Fraktion. Er selbst gefällt sich immer mehr in der Rolle des loyalen Retters, mailt zum Beispiel Dokumente rum mit Zustimmungsempfehlungen. Liebe Kollegen, dynamische Entwicklung heute. Die Regierung arbeitet auf Hochtouren. Aber in der kommenden Woche werdet ihr alle vermutlich nun über ein Corona-Rettungsschirmpaket abstimmen müssen. Wer für Totalablehnung und nicht für das hier vorgeschlagene inhaltlich und zeitlich differenzierte Vorgehen ist, möge sprechen. Dazu bleibt nicht viel Zeit, denn es naht die entscheidende Abstimmung über das erste riesige Corona-Finanzpaket im Plenum. Ich kann nur zu Enthaltungen raten. Eben. Bitte kein kollektiver Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Will heißen, keine exzessiven Maßnahmen mittragen, wo es auch Alternativen mit Augenmaß geben kann. Mach dich doch nicht lächerlich. Eure Ideen zerreißt jeder Fachmann innerhalb von Minuten in der Luft. Nichts gegen dich, aber da braucht es ein Team von exzellenten Spezialisten und nicht 89 AfDler, die auch noch fast alle eine andere Meinung haben. Es ist der 25. März 2020, der Tag der Abstimmung über das Finanzpaket. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Peter Böhringer, AfD. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Gesundheit der Menschen hat immer Priorität. Die AfD hat medizinisch derzeit keine gesicherten besseren Erkenntnisse als die Berater der Bundesregierung. Wir unterstützen daher Maßnahmen der unmittelbaren Existenz- und Gesundheitsfürsorge, etwa die Milliardensummen für die Krankenhäuser und Kleinunternehmer sowie Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie. Am Rednerpult der Bühne des Bundestags schlägt sich AfD-Mann Peter Böhringer zu Beginn der Pandemie also auf die Seite der Regierung. Draußen tobt die erste Corona-Welle durchs Land und drinnen im Bundestag werden die Abstimmungsergebnisse verkündet. Nur 3 Abgeordnete im ganzen Parlament stimmen gegen den Nachtragshaushalt und damit gegen die Milliardenhilfen. Und die kommen von der AfD. Lediglich 2 aus der Partei stimmen für das Gesetzespaket. Der Rest der AfD-Fraktion und kurioserweise auch Böhringer selbst enthält sich also oder gibt die Stimme gar nicht erst ab. Damit ist das Paket verabschiedet. In der Quasselgruppe sucht man danach nach Schuldigen. Wir benötigen eine Corona-Steuerung. Die derzeitigen Mängel, fehlendes Lagebild, fehlende zentrale Bewertung der Lage und völlig fehlende zentral unterstützte Kommunikation für alle sind dringend zu beheben. Wir können nicht mehr warten, bis unser Schlafwagenvorstand weiter nichts entscheidet. Die Aktualität rennt uns davon und überrollt uns. Und Schlafwagenvorstand, das ist noch freundlich formuliert für das, was Müller und einige seiner Kollegen über Weidel und den Fraktionsvorstand wirklich denken. Joanna Kota lächelt. Im Interview sagt sie uns dazu: Es ist generell die fehlende Führung in der Fraktion, der Mut auch mal durchzugreifen und sich unbeliebt zu machen. Aber das ist etwas, was ich schon sehr lange anmahne in der Fraktion und auch in der Partei. Und das hat bis jetzt noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren müsste. Als wir im Interview mit Weidel sitzen, haben wir diesen Chat und andere natürlich dabei. Sie sitzt uns direkt gegenüber. Es ist Rede von einem schädlichen und egozentrischen Treiben der Fraktionsspitze. Sollen wir warten, bis unser Schlafwagenvorstand weiter nichts entscheidet? Oder ja, Frau Weidel kann offenbar Prioritäten setzen, aber nur, wenn es um ihren eigenen Kopf geht? Oder welche Wähler, die uns unter anderem aufgrund unseres unterirdischen Fraktionsvorstands und Bundesvorstands auf 10% einzementiert haben? Unser Potenzial liegt bei 20-30%, aber wer solche Führer hat, braucht keine Feinde mehr. Ist Ihnen sowas bekannt? Hat das mal Ihnen jemand ins Gesicht gesagt, sowas? Nein, natürlich nicht. Also wenn Sie in der AfD in der ersten Reihe sind, dann ist das völlig normal. Und ich glaube auch tatsächlich, und das ist meine eigene Meinung, dass das streckenweise auch gesteuert ist. Also so gegen die Führungsebene auch permanent zu schieben. Ich kann damit umgehen, andere können das vielleicht etwas weniger. Ich habe mich daran gewöhnt, ich bin da schon viele Jahre jetzt mit dabei. Aber das ist bei uns völlig normal und beeindruckt mich überhaupt nicht. Dass es Ihre MdB schreiben? Es beeindruckt mich nicht. Als wir das hören, fragen wir uns schon, wie distanziert das Verhältnis von Alice Weidel zu ihrer Fraktion eigentlich seit Jahren schon ist. Wenn es sie nicht beeindruckt, was ihre eigenen Abgeordneten von ihr halten, dafür jubeln sie einem anderen zu. Das Ende von Rot-Rot-Grün kommt um 13.27 Uhr nach dem dritten Wahlgang heute im Landtag. Das Jahr 2020, das fängt mit einem richtigen Gute-Laune-Moment für alle an, und zwar im Februar. Der Kandidat der kleinsten Landtagsfraktion, FDP-Chef Kemmerich, erhält überraschend die meisten Stimmen. Dabei spielt dieser Moment eigentlich gar nicht in Berlin, sondern in Erfurt. Dann darf ich Ihnen gratulieren. Am lautesten applaudiert die AfD. Ihre Stimmen machten die Wahl des FDP-Manns möglich. Da provoziert die Landtagsfraktion Thüringen einen Eklat, als sie statt für ihren eigenen Kandidaten für einen Ministerpräsidenten der FDP stimmt. Thomas Kemmerich nimmt an. Ein Skandal, ein politischer Dammbruch gegenüber den Rechtsradikalen, wie viele im Land sagen. Wenn man sich von der rechtsextremen Seite der AfD wählen lässt, darf man nicht annehmen. Der Druck steigt und Kemmerich tritt kurz darauf zurück. Viele in der AfD-Quasselgruppe feiern aber ihre Kollegen im Osten trotzdem. Thüringen. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das ist eine Zeitenwende. Das ist ein Dammbruch. Sogar der sonst so gemäßigte Uwe Witt. Ein fantastischer Angriff auf die Altparteien, der in Thüringen passiert ist. Diesen Keil müssen wir überall, wo es möglich ist, tiefer reintreiben. Witt erklärt uns später schriftlich, dass ein gutes politisches Manöver eben eine gute Sache bleibe, auch wenn der Verursacher nicht zu seinen Freunden zähle. Björn Höcke und seine Thüringer AfD-Fraktion haben diesen Coup gelandet. Das ist für manchen in der AfD auch ein Problem. Denn in den immer noch ungelösten Konflikt, wie extrem rechts die Partei denn nun sein soll, geht es von nun an in die nächste Runde. An einem anderen Tag, am 1. April, da ist die Chatgruppe übrigens so laut wie nie zuvor. 219 Nachrichten schreiben sie sich da hin und her. Wegen einer Sache. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Vorstoß von AfD-Chef Meuthen für eine mögliche Spaltung der Partei stößt auf Kritik in den eigenen Reihen. Meuthen hatte sich gestern für eine ergebnisoffene Debatte und eine Entscheidung in den nächsten 9 Monaten ausgesprochen. Hintergrund ist der Streit über den Umgang mit dem rechtsextremen Flügel. Das Problem ist, dass Sie hier sehr unterschiedliche inhaltliche Positionen haben. Und wenn die zu inkompatibel sind, dann muss man darüber nachdenken, ob man da nicht auf getrennten Wegen besser geht. Rums. Deutschland steckt in einer der tiefsten Krisen der Nachkriegsgeschichte, deren Ende und deren wirtschaftliche Folgen noch gar nicht abschätzbar sind. Und ein Vorsitzender Meuthen palavert zu diesem Zeitpunkt über eine mögliche Spaltung der Partei. Was für eine politische Unverantwortlichkeit. Als Vorsitzender der Partei mit dieser Aussage nicht zu halten. Unverantwortlich, weil es auch unsere Fraktion vom eigentlichen Thema ablenkt. Er nimmt bewusst den Ruin unserer Partei in Kauf. Das hier sind die Flügelnahen in der Gruppe und die schießen jetzt natürlich gegen Meuthen. Der zählt ja zum leicht gemäßigteren Lager. Aber warum macht Meuthen denn das ausgerechnet jetzt? Was verspricht er sich denn davon? Um darauf Antworten zu finden, muss man kurz ein wenig zurückspringen. Ein paar Wochen vor Meuthens Forderung, die Partei zu spalten, genauer genommen am 12. März 2020, da sitzt ein Mann in einem Konferenzraum in Berlin. Er trägt einen schwarzen Anzug und Bürstenhaarschnitt. Er kneift die Augen zusammen und blickt hinunter auf die vielen Journalistinnen und Journalisten, die vor ihm sitzen. Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Das heißt, die bisherigen verfassungsfeindlichen Anhaltspunkte haben sich zur Gewissheit verdichtet. Das ist Thomas Haldenwang, Chef des Verfassungsschutzes. Sein Auftrag ist es, die Demokratie zu schützen. Seine Behörde prüft schon seit Anfang 2019, wie stark er die AfD oder zumindest bestimmte Teile der Partei beobachten soll. Ein echt langwieriger Prozess. Der Staat macht es sich da ja nicht einfach. Schließlich geht es um eine Partei und auch um Volksvertreter, die gewählt wurden. Sebastian und ich, wir haben die PK nur online angeschaut. Ja, und so richtig überrascht waren wir ja auch nicht, ne? Nein, man kann es ja so sehen. An dem Tag bekommt die AfD die Quittung für ihre Radikalität der letzten Jahre. Wir hatten uns ja vorher ziemlich viele interne Gutachten des Verfassungsschutzes und Schriftwechsel mit der AfD besorgt. Und wenn man da reinschaut, na, da kam schon eine Menge zusammen. Ja, das ging ja von rassistischen Äußerungen von AfD-Funktionären bei Facebook bis zu noch viel härterem. Sehnsüchte nach einem Führer Deutschland, Fantasien zum Systemumsturz. Die Konsequenz aber, die war jetzt natürlich ein heftiger Einschnitt. Von jetzt an durfte der Verfassungsschutz ja einen Teil der Partei mit geheimdienstlichen Methoden beobachten. Was für eine Überraschung. Und nun? Tja, es wundert mich nicht, dass das jetzt so kommt. Wir haben zu spät den Stecker gezogen. Der Flügel hat es dem VS viel zu einfach gemacht. Was meint Stecker ziehen? Mal die Klappe halten, wenn es angebracht ist. Fällt es so schwer, mal nicht über das Dritte Reich zu reden? Das ist Joanna Kota, die digitalpolitische Sprecherin der AfD. Im Interview sagt sie uns: Diese Anleihen an das Dritte Reich, ich verstehe das nicht. Ich mache Politik für die Zukunft für Deutschland. Und es bringt nichts, immer wieder auf das Thema zurückzukommen. Und wir sehen ja, dass uns das schadet in der Öffentlichkeit. Und die Leute ja nur darauf warten. Sie ergreift hier einmal mehr das Wort gegen den Flügel. So wie ihr Parteichef Meuthen, der dann die radikale Konsequenz aus der ganzen Sache zieht und sagt, der Flügel soll nicht mehr zur AfD gehören. Liebe Kollegen, ist das jetzt der Lagerkoller? Deutschland braucht uns jetzt, den Rest bitte später. Uwe Witt ist am Verzweifeln. Immerhin, gerade jetzt soll eine Sonderfraktionssitzung einberufen werden, um eine gemeinsame Corona-Politik zu finden. Ein inhaltlicher Weg, wie die Corona-Krise aus Sicht der AfD bewältigt werden kann. In der Öffentlichkeit ist es das Kernthema dieser Tage, doch jetzt. Einziges Thema einer Sonderfrage kann doch nur sein, wer geht zu Meuthen, wer nicht. Ja, jetzt macht sich die Gruppe erstmal selbst wieder zum Thema. Trotz bundesweit geltender Kontaktbeschränkungen trifft sich eine total zerstrittene AfD-Fraktion jetzt also Anfang April 2020 zu einer Sonderfraktionssitzung. Teilweise in Präsenz und ohne Masken damals natürlich noch. Dort einigt sich die Fraktion zwar endlich auf gemeinsame Corona-Forderungen. Zum Beispiel sollen alle Einschränkungen im Wirtschaftsleben beendet werden. Und das waren sehr viele damals. Allein die Ladenschließungen, aber auch Schulen und Unis, die sollten wieder öffnen. Unterm Strich, die AfD will nun also doch gegen die Regierungslinie schießen. Doch das Thema dringt nicht durch. Manchmal habe ich den Eindruck, diese Partei leidet immer wieder an einem auftretenden Hang, sich selbst zu zerstören. Wie das die Wähler sehen, wenn wir in dieser deutschlandweiten Krise nichts Besseres zu tun haben, als uns gegenseitig die Kompetenz abzusprechen. Tage später bestätigen Umfragen Witts Befürchtungen. Die Zustimmung im Land für die AfD sinkt massiv. Sie ist auf dem schlechtesten Wert seit dem Einzug in den Bundestag 2017 gefallen. Könnt ihr euch bitte mal alle zusammenreißen und zu einem vernünftigen Miteinander zurückkommen, wie das am Anfang mal war, als ich auf diese Fraktion noch stolz war und überall verkündet habe, dass diese unnötigen parteilichen Streitigkeiten bei uns keine Rolle spielen. Frohe Ostern! Und während die AfD im Bundestag von einer Krise in die nächste taumelt, da braut sich auf den Straßen und auf Telegram was zusammen. Ich finde es sehr schön, wie viele gekommen sind. Leider wurden uns nur Trauben genehmigt. Auch mit sehr schönen Auflagen. Da entsteht eine neue Bewegung gegen die Regierungsmaßnahmen. Erst heißen sie Corona-Rebellen, wenig später dann Querdenker und Corona-Leugner. Die Bewegung verbreitet sich so schnell wie das Virus. Sie wird immer lauter. Es gründen sich sogar neue Parteien. Widerstand 2020 und später die Basis. Da werden in der Quasselgruppe einige unruhig. Der Widerstand 2020 kann uns sehr gefährlich werden, wenn wir als AfD nicht endlich in die Puschen kommen, weil die im ähnlichen Teich der unzufriedenen Bürger fischen. Covid war wirklich der entscheidende Katalysator. Das ist nochmal Hans-Jörg Müller. Covid hat ja alles geändert. Und Covid hat auch meine persönliche Wahrnehmung der AfD-Bundestagsfraktion geändert. Also in dieser Covid-Geschichte ist dann für mich endgültig klar geworden, wer in meinen Augen Oppositionspolitiker ist und wer in meinen Augen Oppositionsschauspieler ist. Mit echter Opposition, damit Müller vor allem die, die sich an die Speerspitze der Regierungskritik in Sachen Corona stellen wollen. Die AfD muss sich jetzt also entscheiden. Auf welcher Seite will sie in Zukunft stehen? Auf der Straße, bei den Corona-Protesten oder im Parlament, auf der Seite der Corona-Maßnahmen? Und lässt sich das, zumindest beim Thema Corona und der immer größer werdenden Spaltung, überhaupt noch vereinbaren? Einer entscheidet sich jetzt schnell, der Straße mehr Gewicht zu geben. Dabei hat er doch gerade noch die Regierung und deren Corona-Politik unterstützt. Wir müssen nur mal langsam raus aus der Gesundheitsangst. Sie war bislang berechtigt und auch ich habe sie Ende März mitgetragen. Aber die Fakten sprechen nun eine andere Sprache. Es ist eine schwere Grippe. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. In nur etwa 3 Wochen nach seiner Bundestagsrede für das Corona-Hilfspaket wird für Peter Böhringer aus dem Fakt, dass sich ein gefährliches Virus ausbreitet, eine alternative Wahrheit, die sich im Netz und ganz besonders über Telegram pandemisch weiter in die Köpfe ausbreitet. Auch die AfD greift sie jetzt auf. Eine Pflicht zur Impfung sei zum Beispiel medizinisch nicht sinnvoll und eindeutig türöffnend in eine weitere totalitäre Überwachungs- und Gängelungsgesellschaft. Böhringer wähnt jetzt das Land vor einem Ruin und die Regierung, die ist schuld. Ach ja, und den Medien, den traut er ja auch nicht über den Weg. Also uns. Böhringer schwingt sich auf zum Anti-Corona-Influencer. Auf seinem Telegram-Kanal postet er am 7.9.2020 ein Video, in dem er braungebrannt, in blauem Anzug, mit gepunktetem Einstecktuch vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig steht und über Napoleon als Diktator Europas fabuliert. Und natürlich schießt er wieder gegen Angela Merkel. Die Zügel anziehen, das ist auch die Ansage der neuen Herrscherin aller Teutonen, Kanzlerin Merkel. Sie ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf. Zur Einhaltung der Corona-Regeln. Er glaubt angeblich auch nicht, dass viele Infizierte richtig krank werden. Zumindest sagt er das in seinem Video. Das ist natürlich Bullshit. Tatsächlich hatte sich die Corona-Lage im Sommer 2020 zwar etwas entspannt, aber die Tausenden von Corona-Toten, die nennt er damals eine statistisch völlig vernachlässigbare Größe. Es hat mit einer Pandemie nichts zu tun, aber auch gar nichts. Im Herbst 2020, als es langsam wieder mehr Infektionen gibt, da legt er sich dennoch fest. Es gibt keine epidemiologische Lage von nationalem Ausmaß. Das ist keine Pandemie in irgendeiner Weise. Wir hätten mit Peter Böhringer über all das ja gern gesprochen. Wie er dazu gekommen ist, die Pandemie als Grippe zu bezeichnen und warum genau er zuerst für die Maßnahmen war, um sich dann zu einem Wortführer der Corona-Skeptiker aufzuschwingen. Doch er will sich öffentlich nicht äußern. Soeben lief die Eilmeldung über den Ticker. Mehrere Corona-Demonstrationen am Wochenende verboten. Die Regierung hat ihre pseudodemokratische Maske endgültig fallen lassen. Das hier läuft auf Hans-Jörg Müllers YouTube-Kanal. Gehen wir auf die Straße, jetzt erst recht. Wir müssen diesen Staatsstreich der Regierung beenden und müssen endlich die Demokratie wiederherstellen. Uwe Witt postet den Link zu Müllers Auftritt empört in die Gruppe. Bürgerkrieg. Revolution? Sag mal, geht's noch? Du bist MdB der AfD. Also, wir sehen uns in Berlin am Samstag. Ich zähle auf euch. Den Staatsstreich der Regierung beenden? Lehnen Sie denn diesen Staat ab, Herr Müller? Das haben wir ihn später gefragt im Interview. Ich lehne diesen Staat nicht ab. Ich lehne die Form ab, wie dieser Staat pervertiert ist. Ich hätte gerne eine Demokratie, wie sie im Grundgesetz steht. Das hätte ich ja gerne. Und deswegen muss ich dieses Parteiensystem ablehnen, das nur noch die Fassade einer Demokratie vorspielt und das Volk komplett über eine Parteiendiktatur entmachtet hat. Ich bin wahrscheinlich ein Radikal- und Basisdemokrat, viel demokratischer als alle Leute, die sich selbst als Demokraten bezeichnen. Ja, also quasi so ein Oberdemokrat, der das Parteiensystem als Diktatur bezeichnet und damit die parlamentarische Demokratie ablehnt. Im Spätsommer 2020 betritt Hans-Jörg Müller also eine Bretterbühne vor den Säulen des Brandenburger Tores. Ein paar Tage nach der ersten großen Demo vor dem Reichstag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Jörg Müller. Ich bin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Und ich sage bewusst nicht, welcher Partei ich angehöre. Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Deutsche. Hans-Jörg Müller fordert ernsthaft, die Regierung müsse komplett abtreten. Denn die Politik, die würde auch von internationalen Anwaltskanzleien aus dem Hintergrund gesteuert. Ja, wir dachten damals, es klingt jetzt, als habe er sich jetzt endgültig aus dem demokratischen System verabschiedet. Ja, und es geht munter weiter. Ich bin es satt und nicht mehr bereit, die Rolle einer Abnick-Marionette zu spielen, um euch dem Volk vorzulügen, wir hätten eine funktionierende Demokratie. Müller will eine neue Verfassung für Deutschland. Dass Deutschland bereits eine Verfassung hat, erkennt er offensichtlich nicht an. Ja, und er begründet es historisch. Wir brauchen vorher ein Fundament, ich höre es schon von euch. Zuerst müssen wir schließen für Deutschland einen Friedensvertrag. Boah, das ist jetzt schon wirklich hart. Es sind Sätze, wie man sie von Reichsbürgern hört, die so tun, als würde die Bundesrepublik Deutschland gar nicht existieren. Deutschland befinde sich noch immer im Krieg und sei besetzt, da nach dem Zweiten Weltkrieg eben kein Friedensvertrag geschlossen worden sei. Und solche Sätze von einem Bundestagsabgeordneten. Das ist auch für viele von Müllers Fraktionskollegen jetzt jenseits aller denkbaren roten Linien. Bringt uns die Thematisierung des Deutschen Reichs neue Wählerstimmen? Mann. Ja, Müller verteidigt sich. Naja, er versucht es. Es geht nicht ums Reich, sondern um den Friedensvertrag. Ich habe in die Augen der Zuhörer gesehen. Der Querschnitt der Bevölkerung. Also mecker nicht rum. Damit machen wir uns lächerlich und bieten dem politischen Gegner nur die Chance, von unseren wichtigsten Themen abzulenken. Hashtag politikunfähig. Ja, Frau Storch, das beweisen Sie mit Ihrer Reaktion hier. Sie sind völlig entfremdet vom Volk auf den Straßen. Nach meiner Rede vor dem Brandenburger Tor lasse ich mich in keine Ecke schieben, weil ich Mut zur Wahrheit zeigte. Mein Gott. HJM fördert sein Ego mit einer tollen Rede, leider überhaupt nicht im Sinne unserer Programmatik und Partei. Da sagt man umgangssprachlich, läuft. Hans-Jörg Müller wird jetzt immer mehr zum Außenseiter. Seine Funktion in der Fraktion als parlamentarischer Geschäftsführer, die hat er da bereits verloren. Die Partei begreift jetzt immer mehr, dass die Protestierenden auf der Straße auch potenzielle Wähler sein könnten. Ja, und im nächsten Jahr, da ist ja Bundestagswahl. Die Fraktion lässt also ein Strategiekonzept erarbeiten. Die AfD will sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Corona-Demonstrationen als politische Stimme der Unzufriedenen anbieten. Ja, um so, ich zitiere mal, die Tür zu breiteren gesellschaftlichen Schichten zu öffnen. Ende Oktober 2020 tritt dann der alte Mann der AfD an das Rednerpult im Bundestag. Alexander Gauland, Weidels Chefkollege. Er schaut über seine randlose Brille, unter der ausnahmsweise eine rote und keine grüne Krawatte mit gelben Hunden baumelt. Meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das tägliche Infektionszahlenbombardement soll aber den Menschen offenbar Angst machen. Und dann fällt von Gauland das Wort, das auf den Demonstrationen und den Social-Media-Plattformen in den letzten Monaten geboren wurde. Eine Corona-Diktatur auf Widerruf verträgt sich nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Corona-Diktatur. Er trägt es echt in den repräsentativen Teil der Demokratie, in den Bundestag. Ja, wieder ein Tabubruch durch die AfD und der Versuch, sich als Anti-Corona-Partei zu profilieren und damit auf Stimmenfang zu gehen. Corona-Diktatur ist übrigens einer der Begriffe, den sich der Verfassungsschutz ganz genau angeschaut hat. Den haben wir immer wieder in vertraulichen Unterlagen des Inlandsgeheimdienstes gefunden. AfD-Funktionäre diffamieren das politische System in Deutschland. Nach außen sieht es so aus, als ob die AfD nun ihre Rolle gefunden hat. Ja, und intern? Na, da geht das Hauen und Stechen weiter. Und Joanna Kutter ist mal wieder genervt. Diejenigen, die hier jedes Mal wieder den Spaltpilz in die Fraktion treiben, sind gleichzeitig diejenigen, die immer am lautesten Spalter rufen und den Umgangston in der Gruppe kritisieren. Langsam ist wirklich mal gut. Habt ihr keine Arbeit? Langsam ist wirklich mal gut. Habt ihr keine Arbeit? Naja, es gibt den einen oder anderen, die machen halt gern Ärger. Die wenigen Lauten, von denen ich gesagt habe, die sind dann natürlich auch in solchen Gruppen laut und melden sich immer wieder zu Wort. Und andere haben weniger Zeit, ständig in der Quasselgruppe zu sein. Das ist halt so. Kutter ist nicht allein. Auch andere sind zunehmend angefasst vom Ton in der Gruppe und vom Zustand der ganzen AfD. Mittlerweile sind wir im Abwärtsstrudel und damit meine ich nicht einmal die Umfragewerte. Damit meine ich unsere eigene Moral. Seilschaften bekriegen sich. Ich komme mir mittlerweile vor wie im falschen Film. Deutschland wollen wir retten, unsere Heimat erhalten. Aber Aufmerksamkeit und wirkliche Energien richten wir nur nach innen. Das stinkt mir vielleicht. Und dann Mitte November 2020 die nächste große Corona-Demo vor dem Brandenburger Tor. Ja, und HJM, der ist wieder voll in seinem Element. Es fehlt zwar eine aufgebaute Bühne, aber ein schwarzer Flügel ist da. Menschenmassen drängen sich um ihn, filmen mit dem Handy. Der Pianist spielt Freiheit von Westernhagen. Auf YouTube sieht man Müller, wie er plötzlich auf den Flügel steigt. Darf ich da raufkommen? Darf ich raufkommen? Und jetzt nutzt er seine Stimme als Instrument, um die Massen anzusprechen. Ich halte mich hier ein bisschen fest, ist ein bisschen wackelig, wie überhaupt alles wackelig ist in unserem Staat und in unserem Rechtssystem. Wenn es im Parlament schon keine Zustimmung gibt, dann aber auf der Straße. Habe ich mein Leben lang, da lege ich Wert drauf, mein Geld ehrlich verdient, in der Wirtschaft. Ich bin ursprünglich ein Mann der Wirtschaft und deswegen möchte ich jetzt einfach mal sagen, was wirklich im Hintergrund dieses ganzen Corona-Hype steht. Die Weltwirtschaft war bereits Anfang dieses Jahres am Zusammenbrechen. Ja. Und auch das wertlose Geldsystem, darum geht es. Die wahren Schuldigen verstecken sich hinter dem Coronavirus. Das ist eine riesengroße Fake-Geschichte. Das ist unglaublich hier. Der Tag, an dem Hans-Jörg Müller vor dem Brandenburger Tor auf den Flügel steigt, der 18. November 2020, wird tatsächlich vieles im Bundestag grundlegend erschüttern. Aber nicht die Corona-Regeln, sondern die Würde des Parlaments. Gleich drei Tabubrüche werden heute Schlagzeilen machen. Und schuld daran ist jedes Mal die AfD. Während der Bundestag über das Infektionsschutzgesetz debattiert und wie die Corona-Maßnahmen leichter umsetzbar werden sollen, da stellen AfD-Abgeordnete Plakate mit schwarzen Binden im Bundestag neben sich auf die Stühle, was verboten ist. Auf den Plakaten steht sinngemäß sowas wie: Das Grundgesetz ist tot. Die Debatte muss deshalb unterbrochen werden. Dann tritt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, ans Rednerpult. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die heutige Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab. Das Wort Ermächtigung fällt. Seit Tagen schon ziehen die Protestierenden auf der Straße und in den sozialen Netzwerken diesen Vergleich zum Dritten Reich, als durch die sogenannten Ermächtigungsgesetze Hitler zum Alleinherrscher über Deutschland wurde. Ja, und nun trägt ihn die AfD in den Bundestag. Der zweite Tabubruch. An dem Tag sind während der entscheidenden Abstimmung etwa 7000 Demonstrierende im Regierungsviertel. Querdenker, Rechtsextreme, Hooligans, besorgte Bürger auch. Viele haben Schilder mitgebracht mit Schuldig Merkel oder Sklaven tragen Maske. Ich kam aus dem Bundeswirtschaftsministerium in der Invalidenstraße. Ich wurde gefahren. Wir kamen einigermaßen gut durch. Die Polizei hatte also Zufallskorridore eröffnet. Ich bin dann, wie üblich, ins Reichstagsgebäude. Und dann war diese Frau, die ich nicht kannte, von der ich zunächst auch gar nicht wusste, was sie wollte. Das ist Peter Altmaier, damals schon seit 25 Jahren Abgeordneter der CDU im Bundestag. Aber sowas wie an dem Tag, das hat er noch nicht erlebt. Das ist Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! So, liebe Leute, viel, viel flüssiger als vorher. Wir sind live hier immer noch im Büro von Herrn Udo Himmelgarn, AfD, Mitglied des Bundestags. Und das Gesicht, das ihr schon kennen solltet, der Silberjunge ist am Start, der Thorsten. Der Silberjunge, das ist der rechte Autor und YouTuber Thorsten Schulte, der sendet live aus einem Bundestagsbüro der AfD. Mit dabei an dem Tag ist auch die Querdenkerin Rebecca Sommer und andere AfD-nahe Aktivisten. Ihr Ziel, ihren Bericht über die Debatte in die Querdenker-Bubble ins Netz zu streamen. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie hier nicht filmen dürfen in dem Bereich. Und wir haben auch nach draußen gefilmt. Nee, Sie dürfen hier in der Halle gar nicht filmen. Ja, denn die Querdenker haben es an dem Tag in den Bundestag reingeschafft, obwohl sie hier gar nicht hingehören. Sie filmen weiter auf der Ebene der Fraktionsräume, in geschützten Bereichen. Viele fragen sich, wer hat die reingelassen? Auch in der Quasselgruppe. Durch die sozialen Medien geistern Bilder von Idioten, die wir angeblich reingelassen haben und die Abgeordnete drangsalieren. Wer kann was dazu sagen? Das waren die Altparteien selbst, wenn es diese Idioten überhaupt gab. Waren tatsächlich unsere Leute. Bis eben war sogar noch ein Video online, wo man das alles wunderbar verfolgen konnte. Das wird massiven Ärger geben. Ich glaube davon kein Wort. Das schreibt Beatrix von Storch. Und das hier sagt Joanna Kota. Ich war wütend. Ich habe mich nicht geschämt, ich war wütend. Weil das geht nicht. Das ist einfach ein No-Go, was da passiert ist. Und das habe ich den Kollegen aber auch so gesagt. Aber ich meine, wir waren 90 Leute und dann haben drei tatsächlich es geschafft, uns so negativ in die Schlagzeilen zu bringen und so einen Mist zu machen und tatsächlich die Würde des Hauses anzugreifen. Sowas macht man nicht. Und wenn das die anderen Parteien gemacht hätten, wären wir als AfD auch wütend gewesen. Ja. Tja. Rebecca Sommer fragt wahllos Menschen, ob sie Bundestagsabgeordnete seien. Und wenn sie einen erwischt hat, dann fragt sie, wie derjenige heute beim Infektionsschutzgesetz denn abstimmen wird. Sie sind eine kleine Minderheit. Mehr sind sie nicht. Nein, sie würden gerne demonstrieren, aber ich habe mein freies Gewissen. Sie sind völlig abgehoben. Sie haben überhaupt kein Gewissen, deshalb haben sie ein freies Gewissen. Sie sind ein Arschloch. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Der Ablauf der eigentlichen Geschichte war dann eher skurril. Da war diese Dame, die mich gefilmt hat und bei dem Filmen dann versucht hat, von mir Aussagen zu entlocken und mich mit bestimmten Dingen zu konfrontieren. Dann war aber noch außerhalb des Fahrstuhls ein anderer Querdenker-Funktionär, der ebenfalls die Frau, die gefilmt hat, seinerseits gefilmt hat und sich gefreut hat wie Bolle, dass er einen Politiker, den man kannte, im Visier hatte. Was im Sommer 2020 beim Sturm auf den Reichstag noch verhindert werden konnte, das wird nun wahr. Protestierende kommen von der Straße rein in den Bundestag, stören die Abgeordneten und den Ablauf des ganzen Tages. Tabubruch Nummer 3. Denn die AfD-Abgeordneten haben sie reingelassen. Sie haben den Silberjungen Rebecca Sommer und deren Querdenker-Entourage als Gäste in den Bundestag reingeholt und damit die Straße ins Parlament. Die Querdenker-Filmcrew stürmt schließlich in ein Büro, offenbar von der AfD, mit Blick auf das Brandenburger Tor. Leute, Kamera, Kamera, Kamera. Wie kommt ihr einfach hier rein? Was ist denn hier los, Leute? Habt ihr eine Meise oder was? Könnt ihr euch mal vorstellen oder wie? Entschuldigung. Könnt ihr einfach hier ins Büro reinstürmen, wie Affen, ey. Können wir denn mal ganz kurz hier runterführen? Wäre das möglich, oder? Dankeschön. Mehrere hundert Euro Ordnungsgeld müssen einige Störer für die Aktion am Ende an den Bundestag zahlen. Alexander Gauland entschuldigt sich später für die Ereignisse. Die Hausregeln des Bundestages werden sogar verschärft. Aber die Würde des Parlaments, die ist beschädigt. In 70 Jahren Bundestag hat es das noch nie gegeben. Es muss einen Ort geben, wo die Abgeordneten frei von Druck entscheiden können. Der Deutsche Bundestag genießt einen unglaublich großen Respekt in der ganzen demokratischen Welt. Und das sollten wir uns immer bewusst machen, weil dieser Respekt, wenn er einmal verloren wird, so schnell nicht wieder gewonnen werden kann. Der Tag im November hat es überhaupt in sich. Vor dem Reichstag wird ein AfD-Abgeordneter festgenommen, weil er ein gefälschtes Maskenattest vorzeigt. Und ein paar hundert Meter Luftlinie weiter läuft Peter Böhringer am Spreeufer auf Demonstranten zu. Statt im Reichstag zu sitzen, ist es ihm für den Moment wohl wichtiger, sich bei den Protestierenden zu zeigen. Er bleibt stehen, spricht in eine Kamera und sendet das später via YouTube. Volle Kulisse. Hier noch eine immer noch zugelassene Demonstration. Auf der anderen Seite des Reichstags wird sie bereits zusammengeknüppelt. Hier wird skandiert. Rede, Freiheit, Demokratie. Wir sind das Volk und ein Stück weit kann ich das verstehen. Es ist historisch und es ist wirklich erforderlich. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Dann dreht sich Peter Böhringer um, nimmt die Arme hoch und applaudiert den Demonstrierenden. Und 2021 ist Bundestagswahl. Das ist die Jagd. Ein Podcast von Christian Basel, Sebastian Pittelko und Katja Riedel. Folge 4, Straßenkampf. Und nächstes Mal hat einer der Abgeordneten genug. Sein Ziel, ein Land, in dem angeblich alles perfekt ist. Mein Name ist Hans-Jörg Müller, Bundestagsabgeordneter Alternative für Deutschland. Es sprachen Andreas Leopold Schad, Boris Jacobi, Sigrid Burgholder, Marc-Oliver Bögel, Volker Lippmann, Thorsten-Peter Schnick, Ralf Drechsler, Kerstin Thielemann und Axel Gottschick. Und ich sehe hier gerade im Flugzeug aus Moskau. Schnitt Sitara Schmitz. Ich war frei einkaufen. Assistenz Felix Eichert. Ich war frei im Kino. Technik Olaf Dettinger, Henning Schmitz. Ich war frei im Geschäft. Komposition Isola Music. Ohne diesen scheiß Maskenterror. Dramaturgie und Storyline Sven Preger. Ja, da können wir uns heute mit in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Redaktion Leslie Rosin und Petra Nagel. Die Jagd ist eine Produktion von WDR Investigativ und NDR Recherche 2022. Ich empfehle es jedem Bürger, sich so zu verhalten, dass dieser Spaß endlich hier aufhört. bitte, Hans-Jörg, nicht in dem Ton hier.